Hallo, ich wollte mal fragen, ob ich heute mitgegrillt wäre, weil ich gestern verhindert war. Eigentlich sind 5 pro Grillen angesetzt, aber es wäre irgendwie ein bisschen doof, wenn du dann alleine gegrillt wirst. Wilder, nehmen wir ihn jetzt mit rein, oder? Ja, wie du magst. Ansonsten, also ich bin hier nebenher noch am Kochen. Wenn der Matthias um 9 noch kann, könnte ich auch um 9 machen. Okay, das wäre mir auch viel lieber. Da könnte ich nämlich noch die Kinder ins Bett bringen. Dann würde ich um 9 wiederkommen. Ja, machen wir es so am besten. Okay, dann sind Florian und Matthias heißt du auch noch, um 9 dran. Ja, super, dann kann ich kochen. Danke. Okay, bis dann. Tschüss. Also ich kann mich auch noch zur Verfügung stellen, zu gegrillt zu werden. Ich hatte mich jetzt noch nicht weiter eingetragen. Ja, dann machen wir dich doch auch um 21 Uhr, oder? Geht es bei dir, Chris? Ja, kein Problem. Okay. Also sind jetzt Ich kann mich Klaus, mal ins Bett legen. Thomas, Matthias und wen habe ich noch vergessen? Ja, genau, drei, ne? Ach, Thilo noch, genau. Sorry, Thilo. Also wir kommen erstmal zum Grillen heute. Wie schon gestern geht es damit los, dass jeder sich mal kurz vorstellen kann, aber bis zu einer Minute. Und danach dann Fragen gestellt werden können. Gestern hat man nicht so viele Fragen, deshalb haben wir jetzt schon geändert, dass eigentlich die Fragen auch an alle gestellt werden können. Also nicht unbedingt nur an direkt einen Kandidaten, was ihr natürlich auch machen könnt, sondern auch so eine offene Runde, die Frage hineingeworfen werden kann. Also es ist auch durchaus möglich, dass ihr dann ein bisschen miteinander diskutiert, gegenseitig auf die Antworten eingeht. Gut, da fangen wir mal mit Thilo an, der steht im Pad ganz oben drin und kann sich als erster mal kurz vorstellen. Okay, mein Name ist Thilo Schneider, ich bin 47 Jahre alt, bin gelernter Chemieverarbeiter, habe das Abitur auf dem zweiten Bildungsweg gemacht. Ja, das war's erstmal. Okay, dann Thomas als nächstes. Ja, ich bin der Thomas Walter, im BG Notar 1957. Das ist auch mein Alter und mein Beruf. Ich bin am Sonntag als Direktkandidat für Leipzig Nord gewählt worden und ich bin auch im Landesvorstand von Mehr Demokratie seit circa einem Monat. Ich sehe die piratische Politik auf drei Säulen stehen: dem Freiheitsgedanken, Gerechtigkeit und der Nachhaltigkeit. Und das lässt sich auch wie ein roter Faden durch unser ganzes Programm ziehen. Und danach sind auch alle einzelnen Sachfragen letztlich zu orientieren. Ich kandidiere, weil ich der Auffassung bin, dass die Piratenpartei breit aufgestellt sein sollte und dass neben den anderen jüngeren Kandidaten ich auch hier einen Beitrag dazu leisten kann, breitere Wählerschichten mit anzusprechen, auch insbesondere die ältere Bevölkerung. Danke, als nächstes Klaus. Ja, wunderschönen guten Abend. Ich bin Klaus Peukert, 35 Jahre alt, verheiratet. Ich habe einen Sohn. Ich wohne in Leipzig, arbeite in München. Bin in der Piratenpartei seit Sommer 2009. Inzwischen, aus ganz ungeklärten Umständen, bin ich sogar in diesem Bundesvorstand. Bin dort verantwortlich für das Liquid Feedback. Inzwischen nach zwei Rücktritten auch für die inhaltliche und organisatorische Vorbereitung der Landesparteitage. Ich kandidiere für den Platz 1 auf der Landesliste. Und den Rest fragt er mich dann einfach. Und Matthias. Ja, ich bin der Matthias Fitzke. Die meisten Leipziger, die kennen mich wahrscheinlich schon. Bin gelernter Jurist, aber arbeite aktuell im Naturschutz. Ja, bin in Sachsen der Vorsitzende Richter. Der Ton ist weg. Matthias, dein Ton ist weg. Matthias, bist du wieder da? Ja, jetzt bin ich wieder da. Ist irgendwie anscheinend kurz weg gewesen. Aber ich war auch fertig. Okay, dann könnt ihr loslegen mit euren Fragen. Wieder mal keine Fragen. Gut, dann fange ich mal mit. Ich würde von jedem Kandidaten einfach gerne mal hören, was ihm persönlich wichtig ist, was ein Politiker so auszeichnet. Wir können einfach anfangen, oder Thomas fängt an, ja. Ja, nach der Reihenfolge ist ein Pat, ne? Thilo wäre dann als erstes. Also ein Politiker muss geradlinig sein, zielorientiert und im Übrigen unbestechlich. Du bist aber nicht Thilo. Kappen hat gesagt, ich kann. Dann macht jetzt Thilo. Ja, also... Was soll ich jetzt dazu sagen? Unbestechlichkeit, finde ich, wäre eine schöne Voraussetzung für einen Politiker. Ich denke, die Realität sieht etwas anders aus. Ich denke, dass Politiker sich durch ihre Ämter verändern, zum Negativen. Das ist ein Problem. Und ich hoffe, dass also wir als Piraten das schaffen, dass die Leute, die wir in die Politik schicken, sich nicht zum Negativen verändern. Klaus? Ja, dann darf ich. So eine Frage ist nicht so leicht zu beantworten, auch nicht mit drei Worten. Ganz wichtig ist bei einer Politik oder als Politiker, dass man authentisch bleibt, dass man ehrlich ist, dass man zu sich selbst ehrlich ist, dass man auch mal über sich selbst lachen kann und zwar die Sache und die Politik ernst nimmt, aber vielleicht sich selbst nicht ganz so sehr, dass man eine Haltung hat und die zeigt und dass man, das ist gerade bei Piraten leider so verbreitet, eben kein Technokrat ist, der einfach nur nach irgendwelchen Ergebnissen aus technischen Systemen geht, sondern eben ganz klar sagt, das ist meine Meinung, das ist meine Haltung, das halte ich für richtig, das ist meine Vorstellung von einer besseren Politik, einer besseren Gesellschaft und diesen Weg gehe ich und entweder er geht mit oder geht einen eigenen. Ich hätte auch eine Frage. Ich glaube, Matthias möchte vielleicht noch antworten. Ah, Entschuldigung. Ja, also für mich sind da verschiedene Aspekte wichtig, einer genauso wie der andere. Das eine, was wichtig ist, ist, dass man den politischen Betrieb versteht. Also wenn man sich auf den Bundestag konzentriert, werden ja hauptsächlich Gesetze produziert, wenn man das mal so sagen will. Das heißt, dass man erstens Gesetze lesen und verstehen kann, was sich dahinter verbirgt. Das natürlich auch den Wählerinnen und Wählern als auch den Parteifreunden erklären kann, was da gerade passiert. Das nächste ist eben, dass ein Politiker nicht bestechlich ist. Deswegen ist es mir auch ein ganz großes Anliegen, dass endlich die UN-Konvention gegen die Korruption, die UNCAC, verabschiedet wird im Deutschen Bundestag. Thomas hat sich beispielsweise auch sehr stark mit seiner Transparenzsatzung für ein Lobbyistenregister engagiert. Dann ist es genauso wichtig, die Nebeneinkünfte offen zu legen. Das ist für mich deshalb sehr wichtig, dass man eben sieht, woher das ganze Geld kommt. Und da ist uns mit der aktuellen Stufung überhaupt nichts gegeben. Und ich denke auch, dass jemand, der sich in die Politik begibt und wie beispielsweise bei mir als Direktkandidat für den Leipziger Süden, wenn man sich in diese Rolle begibt, dann hat nach meinem Dafürhalten der Wähler auch ein Auskunftsrecht darüber, was man einnimmt. Und wenn man in diese Rolle nicht hinein will, dann sollte man nicht Politiker werden. Was für mich dann auch noch sehr wichtig ist, dass man seine ganze Zeit oder zumindest den größten Teil der Zeit dem Deutschen Bundestag widmet und nicht irgendwo Vorträge hält und kaum dort zu sehen ist, sondern dass man das wirklich sich zum Herzensanliegen macht. Und was für mich sehr, sehr wichtig ist, dass man dort nicht in Berlin sich in einen Elfenbeinturm begibt, sondern dass man auch zurückgeht nach Leipzig, dort präsent ist. Und das, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass man sich ab und zu auf den Marktplatz oder in irgendwelche Cafés setzt und sich einfach mal die Leute anhört und nicht bloß in Einbahnstraßenkommunikation irgendwelche Floskeln trischt. Als nächstes war Kevin mit seiner Frage. Damit, kurze Frage, schreiben wir ein Protokoll mit. Ja, die Frage habe ich jetzt auch reingepostet. Kein Protokoll. In den Chat. Und zwar in derselben Reihenfolge wie jetzt gerade eben gefragt worden ist, wann bist du eingetreten, wodurch bist du auf die Piraten aufmerksam geworden und was war das Thema oder das Anliegen, wieso du da eingetreten bist? Also bin ich wieder dran. Ja, also ich bin 2009 eingetreten, ungefähr so die Zeit wie Klaus. Wie ich aufmerksam geworden bin auf die Piraten, durch den Wahlzettel. Wahlzettel für die Landtagswahl. Da habe ich mich zum ersten Mal mit den Piraten beschäftigt. Ja, was mein Thema ist, direkte Mitbestimmung. Also das war ein Punkt ganz vorne, wenn du im Programm guckst, beim Piraten steht das als allererstes drin. Und das war meine Motivation mitzumachen. Thomas, ihr könnt übrigens auch sprechen, ohne dass ich euch jetzt mal ansage. Also einfach rein. Ja, eingetreten bin ich am 1.11.2011 auf dem Landesparteitag in Leipzig. Ich hatte von den Piraten 2009 bei der Bundestagswahl kurz gehört, 2%, habe gedacht, was ist denn das? Aber dann war ich 2 Jahre lang privat durch meine private Scheidungsauseinandersetzung ziemlich eingespannt. Dann habe ich im September 2000 und das war vielleicht ein bisschen früher, im August 2011, habe ich die FAZ gelesen, habe über die bevorstehende Berlin-Wahl gelesen, habe gesehen, ach, Piraten, 6%, muss doch mal gucken, was da ist, bin zum Piraten gelaufen, hier am Arbeitstreffen und habe mir im Internet mal so geschaut, was da so von Gedanken da ist. Dann habe ich mir gedacht, das ist zwar noch nicht alles so ganz perfekt artikuliert, aber der Grundgedanke mit der Transparenz und der Gleichheit und so weiter, das fand ich irgendwie geil, weil das genau meinem Problem entsprach, wo ich die ganzen Jahrzehnte vorher gesagt habe, hier ist in der Politik was faul und dann bin ich zum Piraten gekommen. So, dann ich bin im Sommer 2009, habe ich in diesem Internet einen Blogbeitrag gelesen, in dem es darum ging, dass in einer Kampagne von der Ursula von der Leyen zu den Kinderpornosperren vor Fußballstadien Unterschriften für diese Sperren gesammelt wurden. Da gab es einen Blogbeitrag von Felix Schwenzel. Der hat darin den Begriff Politikekel geprägt, also nicht nur Politikverdrossenheit, sondern direkt einen Ekel vor Politik. Über ihn und über einen Beitrag eines anderen Bloggers bin ich dann tatsächlich auf die Webseite der Piratenpartei das erste Mal gekommen. Die war damals noch nicht ganz so hübsch, mir die Themen angeguckt und da war eben Privatsphäre und Datenschutz, informationelle Selbstbestimmung, Open Access, Bürgerrechte, Teilhabe, Beteiligung, mehr Demokratie und so weiter. Das habe ich gelesen und gedacht, ja, das ist es eigentlich. Hab dann ja so ein Vierteljahr lang auf den Mailinglisten mitgeschrieben und mich so nach und nach da reingefummelt, bin dann kurz vor dem ersten Parteitag, auch in Leipzig war der, bin ich offiziell eingetreten, hab dann ja, da ein bisschen rumgemacht, war mal IT-Beauftragter in Sachsen, wollte auch mal Vorstand werden, hat nicht ganz geklappt. Was haben wir denn noch? Wodurch bin ich auch? Was war das Thema, weswegen ich eingetreten bin? Genau, da bin ich eigentlich schon fertig. Super. Ja. Entschuldigung, Matthias, eins sollte ich vielleicht noch ergänzen, wenn wir sagen, wann bin ich eingetreten? Wenn ich sage, ich bin 2009 eingetreten, dann bin ich ja das erste Mal eingetreten. Ich bin im April 2011 habe ich die Partei verlassen in einem größeren Frust und bin, nachdem ich dann mehrere Leute kennengelernt habe, mit denen gesprochen habe, festgestellt habe, dass das große Ganze, was hinter dieser Partei steht, viel wichtiger ist als so kleinere persönliche Konflikte, bin ich wieder eingetreten und habe mir gedacht, jetzt machen wir das richtig. Und am Anfang hieß es Love it, change it or leave it und ich habe mich für das Leave entschieden und jetzt heißt es halt verändern und besser machen. Ja, also ich bin seit September 2011 dabei. Aufmerksam geworden bin ich auf die Piraten mehr oder weniger durch Rundfunk und Presse, das an und für sich schon ein Jahr zuvor. Da hat man hier und da immer was ein bisschen gehört und dann dachte ich, also ich war eigentlich grundsätzlich mit der Politik, wie sie da in Berlin gemacht wird, sehr unzufrieden. Man kann es etwas drastischer ausdrücken, ich hatte schlichtweg die Schnauze voll. Bei mir ist es auch so, wenn man dann in der ehemaligen DDR groß geworden ist und das Ganze mit FDJ und SED und alles dort erlebt hat, da war ich kein großer Freund von Parteien. Und als ich dann nach der Wende hatte ich dann ganz gut Hoffnung geschöpft Und dann habe ich aber auch gemerkt, dass der Politbetrieb sich genauso wieder eingeschliffen hat und das gleiche Schema da abläuft. Da kann ich dem Klaus nur zustimmen mit einem Politekel. Den Begriff hatte ich noch nicht gehört, aber den finde ich sehr gut. Und diese ganze, ich will es mal als Vorwendeparteien bezeichnen, da bin ich nicht klargekommen, weil dieses Delegiertensystem immer filtert und filtert, bis irgendwas Wachsweiches herauskommt, was dann zum Schluss vom Lobbyismus dominiert wird oder zumindest der einen gewissen Einfluss hat. Und da habe ich mir gesagt, also das funktioniert absolut nicht. Dann hatte ich die Piraten erlebt, da hatte ich dann gesagt, naja, ist interessant. Der Parteiname, den fand ich allerdings etwas zu fantasievoll und hatte immer so ein bisschen geliebäugelt. Guckst mal hin oder guckst mal nicht hin, weil eben die Basisdemokratie dort entscheidend war und das und ist, und das ist mir auch ein Herzensanliegen. Dann war die Berlin-Wahl und da hatte ich mir gesagt, naja, dann guckst du da einfach mal hin. Das war in Leipzig im Bayernhaus, war da gerade Stammtisch, wobei ich erstmal mich auf der Webseite zurechtfinden musste, wo man da überhaupt hinkommt. Also nicht zum Bayernhaus, sondern erstmal die Piraten finden und herauszubekommen, wo das stattfindet. Da war dann der Matthias Stein, mit dem hatte ich mich auch ein bisschen unterhalten. Und als ich dort am Stammtisch saß, da dachte ich mir, ach, hier fühlst du dich richtig wohl. Und der Matthias, der hatte dann auch gleich Mitgliedsanträge mit, den hatte ich gleich ausgefüllt. Da hatte ich mich noch gefragt, naja, ist vielleicht ein bisschen schnell jetzt, aber ich muss sagen, ich fühle mich da bestätigt und ich finde es sehr, sehr schön, und weil ich auch sehr viele neue Freunde bei den Piraten gefunden habe. Und das Allerschönste ist, dass wir zum überwiegenden Teil in die gleiche Richtung denken. Der LP hat jetzt links eine Frage gepostet. Stellst du die selber vor oder soll ich sie vorlesen? Also eigentlich Fragen bitte selber stellen, aber ich lese jetzt mal vor. In gleicher Reihenfolge, was hältst du von der Gründung des Frankfurter Kollegiums und würdest du dem beitreten? Ja, die können gründen, was sie wollen. Ich trete dem aber nicht bei. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, am Wochenende ging es darum, dass das sogenannte Kernis sind. Das heißt, diejenigen, die meinen, sie müssten die Politik auf die Kernthemen konzentrieren. Und dem werde ich sicherlich nicht beitreten, weil ich nach Offenbach und nach Bohrungen sicher bin, dass die Mehrheit der Partei, wie auch ich, der Meinung ist, wir müssen auf allen Politfeldern, die unser Gesellschaftssystem vorhanden sind, müssen wir Farbe bekennen und müssen wir Veränderungen anstreben. Und deswegen können wir uns nicht nur auf einen kleinen Teil reduzieren. Damit kommen wir langfristig nicht weiter und deswegen trete ich auch nicht bei. Ich fange mal mit der kleinen Frage an. Ich werde dem nicht beitreten. Die größere Frage, was ich davon halte. Nun, man kann das machen, was die Leute getan haben. Man kann die dahinterstehende Idee, dass man eine Strömung oder ein Flügel oder eine gewisse Gruppierung von Leuten, die gleich denken und das gleiche wollen, sich zusammentut und das auch öffentlich und offen tut, dass man sagt, wir sind halt die und die Truppe, das ist in Ordnung. Was sie kaputt gemacht haben am Anfang ist gleich, dass sie sich als Verein dort organisieren. Das heißt, man entzieht sich erstmal allem innerparteilichen Gepflogenheiten. Man kann in der Partei Dinge machen, die in dieser Partei undenkbar wären. Dass sowas wie, dass zum Beispiel ein Vorstand einfach mal so eilige Positionspapiere beschließen kann, das geht halt bei uns aus guten Gründen nicht in der Partei. Das ja, es so einen ganz hochgeheimen Kreis von Aufnahmevereinsleuten gibt, die dann halt irgendwie Daumen heben und senken. Die andere Idee, die angeblich dahinter steht, dass man einen Schutzraum haben möchte, wo man in Ruhe und ungestört arbeiten möchte, ja, kann man denken, aber es ist so, dass in dieser Partei an niemand daran hindert, tatsächlich zu arbeiten. Das hätten die wahrscheinlich einfach besser machen sollen, anstatt sich in so einer Strukturdebatte dazu selber zu ertränken. Aber das muss jeder von sich selbst wissen. Und ja, ich trete da nicht bei. Ja, also ich muss ganz klar und deutlich sagen, ich stelle mir da immer die Frage, was wollen die überhaupt? Ja, also wenn man sich das mal, und da kommt dann vielleicht auch ein bisschen der Jurist durch, juristisch überlegt, dann ist eine Partei ein Verein mit angeschlossenem Politikbetrieb, wenn man das jetzt mal sehr stark herunterbricht. Und wenn da Leute einen anderen Verein gründen, das ist für mich keine Piratenpartei. Die können natürlich einen Verein gründen, das kann man wenn sie da irgendwie Fischzucht betreiben wollen oder was anderes oder wie auch immer, das kann man machen, das ist überhaupt kein Problem. Ja, wenn jemand einen anderen Verein gründet, dann ist das für mich eine andere juristische Person, wobei ich jetzt nicht weiß, ob das ein eingetragener Verein ist oder wie auch immer. Und das ist einfach eine Gruppierung, die hat nach meinem Dafürhalten mit der Piratenpartei nichts zu tun, weil es eben zwei getrennte Personen sind. Und man kann das aus meiner Sicht etwa vergleichen wie mit einer politischen Stiftung, wie Konrad-Adenauer-Stiftung oder Friedrich Ebert oder wie auch immer. Wenn die Leute sich da engagieren wollen, wir sind ein freies Land, das kann jeder tun lassen, was er will, aber die Leute dürfen dann nicht erwarten, dass die Piratenpartei niederkniet und sagt, ja bitte gebt uns die Erleuchtung. Wenn sie die Themen als Piraten in die Partei einbringen wollen, gerne, ja, aber ich werde dem nicht beitreten und wenn dort gute Anregungen kommen, warum soll man die nicht aufnehmen und wenn dort schlechte Anregungen kommen, dann würde ich die nicht in die Partei mit aufnehmen, die Themen. Na, der hat sich als nächstes eingetragen im Pad. Ja, meine, hört man mich? 1, 2, 3, Test. Ja. Nutzt der Liquid Feedback? Wenn ja, würdet ihr es auch als Abgeordnete nutzen und wie? So, also ich nutze nicht Liquid Feedback, ich informiere mich aber, was da an aktuellen Initiativen läuft. Und zwar, mich stört daran das Delegierungssystem. Das halte ich also genau für die Motivation, warum ich bei den Piraten bin. Und zwar stärker direkte Mitbestimmung durchzusetzen in der Politik für kontraproduktiv. Und ich freue mich, dass es also Piraten gibt, die die Fähigkeiten haben, das sozusagen so umzuschreiben, dass man das Tool auch ohne Delegierte nutzen kann. Ja, so viel dazu. Ja, ich nutze Liquid Feedback, aber in letzter Zeit nicht mehr so häufig. Ich warte jetzt auch auf die Akkreditierung für die ständige Mitgliederversammlung, an der ich auch mitgearbeitet habe. Es ist dann ein Jahr Probelauf bei uns hier in Sachsen. Ich hoffe, dass da auch etwas mehr dann rauskommt als bisher. Das Delegiertensystem finde ich auch etwas problematisch, aber wir haben ja da einigermaßen jetzt eine gute Lösung gefunden in Sachsen, dass das alles befristet ist. Und dann reguliert sich das alles von alleine, setzt allerdings voraus, dass doch eine hohe Beteiligung ist. Im Bundestag wird sicherlich Liquid Feedback auch eine Rolle spielen können. Problem ist nur, es kann sein, dass da auch viel kurzfristige Sachen dann auch zur Entscheidung anstehen, dass dann vielleicht das System mit der jetzigen Strickung nicht so hundertprozentig passt. Aber ich bin ohnehin dafür, im Bundestag bedürfen wir dann eine Plattform, wo also auch jedermann sich unmittelbar zu den Problemen der Abgeordneten melden kann und dass die Abgeordneten dies auch berücksichtigen. Also ich denke mal, diese Tools sind sicherlich unverzichtbar. So, ich nutze Liquid Feedback im Moment gerade nicht, was allerdings daran liegt, dass mein Account gerade gesperrt ist, weil ich als Verantwortlicher eine Teilnehmerkreisprüfung durchgeführt habe und mein Account davon betroffen war. Hätte ich im Moment einen Account, würde ich es selbstverständlich nicht nutzen, ich nutze es von Anfang an. Ich finde es eine total tolle Sache, weil man mit dieser Software tatsächlich die Beteiligung erhöht in der Partei, auch durch das, die Möglichkeit der Stimmrechtsübertragung. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, die dort umgesetzte Liquid Democracy vereint die Vorteile von direkter und repräsentativer Demokratie, ohne ihre Nachteile zu haben. Das heißt, wir haben direkte Demokratie, die nicht skaliert. Wir können nicht 40 Volksabstimmungen im Land oder im Bund pro Jahr machen. Wir können, das skaliert eben nicht. Die Leute entscheiden dann nach Überschriften, sie entscheiden dann nur Leute, die überhaupt Ahnung von dem Kram haben und man kann sich nur entscheiden, entweder uninformiert oder nach Überschrift abzustimmen oder es sein zu lassen. Über so eine Stimmrechtsübertragung kann ich meine Stimme jemandem geben, von dem ich weiß, dass er Ahnung hat, von dem ich weiß, dass er jemanden kennt, der Ahnung hat oder dem ich einfach nur vertraue und bin so eingebunden in den ganzen Beteiligungsprozess, auch wenn ich vielleicht 6 Wochen in der Sahara unterwegs bin und eine Tour mache oder wenn ich von Umweltpolitik keine Ahnung habe. Im Bundestag, wenn ich auf einen guten Platz gewählt werde und wir in den Bundestag landen, ich dann also reinkommen sollte, wird es ein Liquid Feedback geben und zwar entweder alleine nur für mich, dass Bürger sich dort registrieren können und mir Empfehlungen geben können zu allen Dingen, die mich beschäftigen oder mit denen ich mich beschäftigen muss und das kann natürlich dann auch andere Abgeordnete, mit denen können sich damit zusammentun, aber es wird wenn ich reinkomme, auf alle Fälle mindestens eins für mich geben. Ja, also ich habe auch einen Liquid Feedback Account. Ich nutze ihn allerdings nur dann, wenn irgendwelche Themen sehr interessant sind. Man kann sich nicht den ganzen Tag mit allem Möglichen beschäftigen, dann kommt man gar nicht mehr zu den eigentlichen Dingen, die auch noch erledigt werden müssen. Mir ist es da immer sehr sympathisch, wenn abends eine Mumble-Sitzung ist, dann nehme ich sehr gern daran teil. Und wenn da Themen entstehen, wo ich mir dann sage, jetzt musst du aber mal ran, dann mache ich das auch. Ich habe auch schon mal meine Stimme delegiert, da habe ich also überhaupt keine Probleme. Aber wenn Themen eben auftauchen, wo ich meine, die sind wichtig, dann mache ich das dann ganz gern selbst. Ich halte es für den Bundestag, aber nicht nur für den Bundestag, sondern generell für Themen, die Gesamtdeutschland betreffen, wichtig, dass man da auch mal Stimmung mitbekommt. Und von daher würde ich es begrüßen, wenn das dann auch irgendwie bundesweit eingeführt wird. Muss man sich überlegen, ob es da noch Liquid Feedback ist. Aber das, was ich mir vorstellen könnte, ist dann eben auch, dass es dort, und das geht ja dann wahrscheinlich eher in Richtung Liquid Democracy, dass die Leute einfach mal zu Hause auch mal zeigen, welche Themen sie berühren, wie sie entscheiden würden und dass dann die Politiker nicht einfach über die Köpfe der anderen hinweg entscheiden können. Und das ist mir das Allerwichtigste. Die nächste Frage von Seehund. Tachchen. Ich habe zwei Fragen. Wo liegen eure fachlichen Kompetenzen? Welche Sachpolitik wollt ihr im Bundestag machen? Und die andere ist, was ist für euch wichtiger, Freiheit oder Gleichheit in Bezug auf die Gesellschaft? Okay, also ich sage es mal, wie ich mich jetzt auf diese ganze Bundestagsgeschichte vorbereite. Und zwar für mich ist erstmal entscheidend das Direktmandat, was ich bekommen habe von den Piraten in SOE. Und zwar, wir haben dort einen Abgeordneten im Bundestag, der seit man wählen kann, Bundestag, also Abgeordneter ist, der Herr Bremich, der sitzt dort als Ausschussvorsitzender für Tourismus. Das ist also jemand, dem ich mir ganz besonders vornehmen werde. Der ist nämlich, seit er das erste Mal gewählt wurde, von 70% auf jetzt 35% für sein Direktmandat gefallen. Und ich hoffe, dass wir es zusammen mit anderen demokratischen Parteien schaffen, diesen Herrn aus dem Bundestag herauszuholen. Das ist also für mich wirklich ein Bremsklotz zur Demokratie. Das ist sozusagen für mich erstmal die primäre Aufgabe, die ich hier zu erfüllen habe für die Piratenpartei. Und der zweite Punkt ist, also was meine Meinung ist, wir sollten uns hier in Sachsen vor allen Dingen mal die Abgeordneten vorknöpfen, die da antreten werden für die Bundestagswahl. Da sollten wir gezielt als Kandidaten uns auffächern und sehen, dass wir die Leute stellen. Wir haben einen Auftrag als Opposition. Diese Leute, die jetzt seit Jahren und Jahrzehnten in Ämtern sitzen, einfach mal zu stellen an der Stelle. Sachsen ist auch das Land mit den meisten Überhangmandaten und Ausgleichmandaten. Das liegt daran, weil hier die CDU praktisch komplett das Land besetzt hält, muss ich so sagen. Und zwar bis tiefen gestaffelt. Da geht es um eine Funktionärsriege, Handwerkskammer etc., was da in 20 Jahren sich sozusagen eingepflegt hat. Das alles muss erschüttert werden. Und das ist erstmal die primäre Aufgabe, die wir als Piratenpartei in diesem Bundestagswahlkampf zu erfüllen haben. Und dort möchte ich also sozusagen kräftig mit zubeißen, mit allen anderen Kandidaten. Kannst du die Sache mit der Freiheit nochmal wiederholen? Ja, gerne. Was ist für euch wichtiger in der Gesellschaft, Freiheit oder Gleichheit? Da gibt es doch diesen schönen Spruch aus Amerika. Demokratie ist, wenn zwei Wölfe und ein Lamm darüber abstimmen, was es denn heute zum Lunch gibt. Und Freiheit ist, wenn dieses Lamm diese Entscheidung anfechten kann. Und so muss man also die Relation von Demokratie und Freiheit sehen. Das ist das Entscheidende. So kann man das, denke ich, ganz kurz in einer Metapher auf den Punkt bringen. Ja, schauen wir am letzten an. Freiheit und Gleichheit sind zwei elementare Säulen einer gerechten Gesellschaft und auch für eine Demokratie. Da kann man nicht sagen, dass eine hat Vorrang vor dem anderen, sondern man muss schauen, dass man in Gleichheit Freiheit ermöglicht. Freiheit hört dort auf, wo die Freiheit des anderen anfängt. Das ist eine Interessenabwägung. Diese Interessenabwägung setzt auch eine gleichartige Betrachtungsweise voraus. Insofern ist es kein Ausschlusskriterium gegeneinander. Ansonsten die andere Frage zu den Kompetenzen im Bundestag. Ich sehe mich im Bundestag wirklich, so wie Thilo auch schon sagt, als Opposition. Das heißt, es gilt darum, erstmal die Regierung zu kontrollieren und alles, was an Gesetzesentwürfen etc. kommt, erstmal von den anderen Parteien, aber auch von der Regierung, dass man dies kritisch prüft, die Wunden aufdeckt und den Finger drauflegt und Alternativen entwickelt und aufzeigt und dann auch aktiv einbringt. Und dann wird der Bürger auch merken, dass wir hier eine ernsthafte Politik, sachliche Politik machen und an den Grundproblemen unserer Gesellschaft rütteln und arbeiten wollen. Okay, ganz kurz zum Thilo. Vielleicht wäre es aus taktischen Gründen gar nicht so dumm, den CDUler wieder in den Bundestag zu schicken, damit die alle ihre, damit es Überhangmandate gibt und damit wir vielleicht 3 reinschicken können statt nur 2. Aber das nur am Rande. Zu meinen Fachgebieten. Ich bin eigentlich von den Gebieten her klassischer Innenpolitiker. Es geht bei mir um demokratische Teilhabe, um Beteiligung, um die Einbindung in die parlamentarischen Prozesse, dass die Leute an den Entscheidungen beteiligt werden, dass sie Bescheid wissen, dass sie eingebunden sind, dass ihnen zugehört wird. Es geht um, anderer Punkt bei mir ist Datenschutz im 21. Jahrhundert. Wir haben ein Datenschutzgesetz und Datenschutzprinzipien, die aus den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts stammen. Diese passen nicht auf ein System wie das Internet. Das merken wir an allen möglichen Ecken und Enden. Und da möchte ich mich engagieren, dass es dort eine sinnvolle Lösung gibt, ohne so eine Dinge zu schaffen wie diese EU-Cookie-Monster oder wie Herr Weichert sich irgendwie am Endgegner Facebook abzuarbeiten und zu profilieren. Ein weiterer Punkt wäre, dass auch in Politik die Geheimdienste und der Verfassungsschutz kontrolliert werden sollen. Wir sehen das in Thüringen ganz besonders, eigentlich auch überall, dass Nazi- und rechte Strukturen teilweise vom Verfassungsschutz aufgebaut werden und wurden. Wir sehen es gerade aktuell. In Leipzig gibt es einen Fall, da hat ein Spieler vom Roten Stern einen Gegner-Spieler fotografiert, weil er ein Hakenkreuz als verfolgt wurde, nicht der Fußballer mit dem Hakenkreuz, sondern der Fotograf. Das ist so eine sächsische Demokratie. Das gibt es auch bundesweites Phänomen. Auch in Berlin zum Beispiel wird eben lieber nach Leuten gejagt, die angeblich irgendwelche Autos in Brand setzen, während deutschlandweit 20 Leute vom NSU umgebracht werden. Da muss man auch ansetzen und der Verfassungsschutz muss da reformiert werden. Ein kleiner Punkt, das ist so eine kleine Sache bei mir, ist dann so eine Sache Sport- und Fanrechte. Ich war 10 Jahre lang Schiedsrichter. Und wenn man jetzt sieht, dass Leute sich teilweise in der Bundesliga, dass es Pläne gibt, dass Leute vom Stadion irgendwie in Zelten sich nackt ausziehen müssen, um kontrolliert zu werden, damit ja keiner irgendeinen Böller mit rein schmuggelt, dann ist da einfach eine Grenze überschritten. Und zur letzten Frage, Freiheit oder Gleichheit, das ist eine Frage, die man eigentlich so auf diese so binäre Art nicht beantworten kann. Wenn er mir die Pistole auf die Brust setzt, dann die Freiheit. Denn wir sind nicht alle gleich. Wir können auch nicht alle gleich sein und werden das nie sein. Das muss man auch mal anerkennen, dass der Staat dann wiederum andere alle gleich eine Gerechtigkeit schaffen muss, dass alle gleiche Chancen haben, ist was anderes. Aber wenn du mich so direkt fragst, A oder B, dann nehme ich A, die Freiheit. Ja, also meine fachliche Kompetenz, das ist eben das Rechtliche und auch mit das Wirtschaftliche. Ich habe eine Zeit lang mal bei der Siemens AG gearbeitet, bin damit beauftragt worden, an der Entwicklung eines Plans zur Errichtung eines Innovationszentrums mitzuarbeiten. Das war im Bereich der Telekommunikation, dass man eben auch geguckt hat, was gibt es für Betriebe, wie kann man zusammenarbeiten, was kann man daraus machen. Ich habe auch mal am Ministerium während meiner Ausbildung für Wirtschaft und Technologie in Sachsen-Anhalt gearbeitet, dort eben auch teilweise an Gesetzestext mitgearbeitet. Also von daher wüsste ich dann schon, was ich da im Deutschen Bundestag mache. Ich habe auch am Biotechnologiezentrum in Leipzig mal eine Zeit lang gearbeitet. Da haben wir dann Technologiescreenings gemacht, Ausgründung vorbereitet. Ich habe auch an der Ausgründung mal mitgewirkt. Und deswegen sehe ich es in der Sachpolitik als Schwerpunkt, Listen zum Technologietransfer, dass das Ganze etwas besser angeleiert wird. Ein typisches Bild, was sich zeigt, ist, dass wenn viele junge Menschen nach der Universität fertig sind, dann wollen sie gern was machen. Es gibt viele Start-ups, da muss man natürlich gucken, lohnt sich das nicht. Das setzt auch eine vernünftige Marktanalyse voraus. Und wenn man dort helfen kann, beispielsweise eben auch mit einem BGE, dass Leute vielleicht erstmal nicht so viel haben, sich dann aber hinsetzen können und sich mit ihren Ideen auseinandersetzen, was entwickeln, dann vielleicht auch auf Finanziers zugehen, dass hier lauter kleine Firmen entstehen. Wir haben da in Leipzig einige Beispiele wie Spreadshirt zum Beispiel. Wir haben auch andere wie PluriSelect, das ist eine Stammzellenfirma. Und das setzt sich fort. Ich denke, da haben wir viele Chancen. Ich denke, wenn man hier diesen vielen Leuten eine kleine Chance gibt, dann wird nicht alles was werden, aber hier und dort werden wir vielleicht einen großen Erfolg haben, anstatt Mammutprojekte zu fördern. Und das ist das, was ich möchte, wofür ich mich einsetzen kann, dass die Leute sich verwirklichen können. Das ist, denke ich, ein gutes Ziel. Was die Freiheit und die Gleichheit angeht, so ist es so, ich möchte weder den Artikel 2, den Freiheitsartikel, weder noch Artikel 3, den Gleichheitsartikel aus dem Grundgesetz streichen. Die sind beide gleich wichtig. Es ist natürlich richtig, dass hier die Differenzierung zwischen rechts und links nicht taugt. Es ist eher zwischen Freiheit und Gleichheit zu sehen. Nur, wenn man die Freiheit ungezügelt zulässt, dann kann es in Arten wie das, was wir aktuell haben, ein Raubtierkapitalismus, der unter der Überschrift Globalisierung kaum noch zu bremsen ist, in dem Banken entstehen, die systemrelevant sind, wo ich mich frage, wo hier die Kartellämter aufgepasst haben. Man kann aber auch nicht alles gleich machen, denn wenn man immer alles über einen Kamm schert, dann hat irgendwann keiner mehr Lust mitzumachen, wenn er sich ein bisschen was erarbeitet hat. Für mich ist es beides wichtig. Wenn mir allerdings die Pistole auf die Brust gesetzt würde, da bin ich ganz bei Klaus, dann würde ich mich für die Freiheit entscheiden. Das, denke ich, wäre dann zumindest ein kleines bisschen wichtiger. In der Redeliste steht als nächstes der Art 1-Wart. Ja, hallo. Frage auch an alle Kandidaten. Und zwar, welchen Zeitaufwand seht ihr vor und also vor der Bundestagswahl und während des Bundestagsmandates auf euch zukommen? Ja, ich möchte das mal kurz dazu noch was erwidern. Also ich sehe das ganz anders als du und ich freue mich schon auf die Diskussion morgen. Das Format heute lässt es leider nicht zu, dass wir da mal ein vernünftiges Debatte führen können. So, zum Zeit, ja, ich werde die Zeit einbringen, die ich einbringen kann. Es wird auch ein finanzielles Problem sein. Das, denke ich, ist auch noch ein Thema. Stellt sich eben die Frage, wie wir bis dahin das auf die Reihe kriegen, dass unsere Kandidaten, ob nur auf Landesliste oder als Direktkandidaten, hier auch vernünftig tätig sein können für die Partei im Bundestagswahlkampf. Für die sollte ich ein Mandat erhalten von der Partei zum Bundestag. Na, das ist natürlich ein Vollzeitjob. Also ich kann mir das nicht anders vorstellen, dass man da nebenbei, also mir ist es völlig unerklärlich, wie dort gestandene Politiker noch nebenbei 3, 4 Aufsichtsämter und dieses, jenes oder welches machen können. Das ist mir völlig unklar. Und das Entscheidende wird sein, so ein Job als Bundestagsabgeordneter ist ein Führungsjob. Also man muss mindestens die Qualitäten eines Managers einer mittleren Firma oder sowas drauf haben, weil man hat mehrere Büros zu leiten in Berlin und in seinem Wahlkreis zum Beispiel. Das ist also eine Frage vor allen Dingen, wie man Verantwortung teilen kann, organisieren kann. Das wird ein entscheidender Punkt sein im Zeitmanagement, Andreas. Ja, also was jetzt die Zeit während der Kandidatur anbelangt, wenn ich also eine Verantwortung hier übernehme, das heißt, also damit meine ich jetzt natürlich im Rahmen der vorderen Plätze, dann hätte ich vorneweg 50% meiner gesamten Arbeitskraft jetzt ab sofort schon zur Verfügung gestellt. Ich könnte das noch steigern, wenn ich mir noch eine Vertretung in meinem Büro manchmal noch erlaube, dann geben wir so vielleicht noch die Dreiviertelsarbeitskraft. In den 2 Monaten vor der Wahl, da gehe ich davon aus, dass es Fulltime wird, weil mir dann auch der gesetzliche Schutz zusteht und ich dann also auch Fulltime vertreten werden kann. Das würde ich auch voll ausnutzen wollen. Und dann Im Rahmen des Bundestages handelt es sich natürlich um Fulltime-Job, der erlaubt keine weiteren Tätigkeiten. Also auch meine berufliche Tätigkeit würde ich dann nicht ausüben. Und ja, das ist also eine Selbstverständlichkeit, dass man dann die Verantwortung hundertprozentig wahrnimmt, vielleicht sogar 150-prozentig. Ja, ich habe einen Vollzeitjob im Moment, ich habe eine Frau und ein Kind, das heißt, man sieht ja auch, dass ich morgen es gerade so geschafft habe, zum Grillen zu kommen. Ich bin auch im Bundesvorstand, ich habe also viel zu tun. Als Kandidat werde ich natürlich Wahlkampf machen und werde die Zeit, die ich jetzt in die Piratenpartei investiere, und das ist quasi alles, was ich an Freizeit habe, das sind auch Raucherpausen und sonst irgendwas, in den Wahlkampf stecken, in die Repräsentation der Partei, in Podiumsdiskussionen, in Debatten, in Interviews, in, keine Ahnung, Fernsehauftritte, was auch immer. Im Bundestag habe ich mir dann vorgestellt, so 35 bis 40 Stunden die Woche und dann den Rest zu Hause sein. Nein, Bundestag ist etwas, ein fauler Abgeordneter hat eine 80-Stunden-Woche. Das heißt, das ist nicht nur ein Vollzeitjob, das sind 4 Jahre, die man Vollblutpolitiker ist, die man nichts anderes am Tag macht als Politik, bei dem man sich Termine machen muss, um seine Frau sehen zu können. Das wird nicht einfach. Da ich im Moment schon die Situation kenne, da ich Wochenendpendler bin und meine Familie eh nur am Wochenende sehe, wird sich für uns da zumindest nichts verschlechtern. Ja, also Bundestag ist dann halt, du bist dann MdB und nichts anderes mehr. Ja, also die Zeit vor der Wahl, da denke ich, dass das bei mir ungefähr auf 20 bis 30 Stunden hinausläuft, die ich da zur Verfügung stände. Das hängt auch da oder hängt damit zusammen, dass man nebenbei auch arbeiten gehen muss. Das lässt sich leider nicht abschütteln. Für mich ist wichtig, dass man fast täglich bei den Leuten ist vor Ort, dass die einen wahrnehmen können, dass sie Fragen stellen können, dass man wirklich alle oder zumindest den größten Teil erreicht, dass man ins Gespräch kommt. Und da ist mir das völlig egal, ob ich da alleine mit einem kleinen Klapptisch dastehe oder wie auch immer. Ich hoffe natürlich auf die Unterstützung der Leute, aber für mich ist eben wichtig, dass man ansprechbereit ist für die Leute. Und wenn man dann beispielsweise noch mit öffentlichen Verkehrsmitteln verkehrt, wenn die ersten Plakate geklebt sind, denke ich, ist man dann eh bekannt wie ein bunter Hund, dass man sich dann auch noch in den öffentlichen Verkehrsmitteln mit den Leuten unterhalten kann. Da rückt das natürlich alles etwas mehr zusammen. Und das, denke ich, das wird eine ganz gute Sache sein. Mir ist wichtig, dass die Leute sehen, dass man nicht abgehoben ist, dass man ja, ganz einfach ein Mensch ist. Und das will ich auch transportieren. Und das, was für mich wichtig ist, ist, dass die Leute dann eben dann ansprechen und dass sie auch Zuversicht sehen für unsere Ziele, die wir haben. Und ich denke, das sollte uns dann auch gelingen. Was ich vielleicht noch sagen wollte, von wegen Politiker und die Wahl, dann die Zeit im Bundestag, falls es gelingen sollte. Es ist natürlich so, dass das ein Vollzeitjob ist, das denke ich mal, da wären 80 Stunden mit Sicherheit fast ein normales Pensum sein. Ich habe nicht vor, mich dort zu drücken und dann auf irgendwelche anderen Veranstaltungen rumzutanzen. Das ist die Verantwortung für den Wähler, das ist ein Mandat, was man erhalten hat, und es ist eben auch so, dass als das Stichwort fiel Aufsichtsrat, ich hatte mich damals, als die Finanzkrise war, sehr innerlich gefreut, dass dann die ganzen Leute, die in Aufsichtsräten saßen, von den Politikern alles durchgewunken haben, sich dann plötzlich der Haftungsfrage gegenüber sahen, weil sie da eben nicht richtig aufgepasst haben, ihren Job nicht richtig gemacht haben und anschließend ganz erschüttert waren, dass es da auch eine Haftung gibt und sie nur dachten, ja, da gibt es eigentlich nur Geld. Da hatte ich innerlich eine schöne Freude. Ich denke, solche Momente sollten öfters eintreten, dass Politiker wissen, was sie machen und das, was sie machen, auch mit ganzem Herzen wahrnehmen. Und der Andreas hatte noch eine Frage. Ja, genau. Und zwar hätte ich noch gerne von jedem gewusst, und zwar möglichst in umgedrehter Reihenfolge. Was sind eure jetzigen Überlegungen, wie es mit euch nach Ablauf eines möglichen Bundestagsmandates weitergeht? Also beruflich oder ja, allgemein eigentlich. Ja, also wenn ich die Zukunft voraussehen würde, würde ich Lotto spielen. Man weiß es nicht genau. man muss sehen, natürlich steht man dann, wenn das zu Ende ist, wieder dem Arbeitsmarkt zur Verfügung. Das ist eine ganz klare Sache. Es kann natürlich auch sein, dass ich im Bundestag dort nennen wir es Bekanntschaften anbahnen, auf die man gegebenenfalls zurückgreifen könnte. Das Problem, was hier entsteht, wenn einer einen bestimmten Beruf gelernt hat, dann kann man ihn nicht verwehren, diesen Beruf irgendwo zurückzukehren. Das heißt, wenn das ein Posten dann ist, der ganz normal ausgestattet ist, wo man ein ganz normales Gehalt bekommt, das finde ich okay. Es sollte natürlich auch so sein, dass man das da nicht groß das Sonderwissen einbringt und dem Betrieb dann große übervorteilt, sondern es sollte schon eine gewisse Entfernung sein und Differenz, dass in der Folgezeit nicht auf das Mandat groß angespielt wird. Was ich allerdings eben strikt ablehne, ist, wenn jemand dort plötzlich in Spitzenposition kommt. Beispiel wäre hier der Herr Koch aus Hessen, der dann plötzlich bei Bill Finger und Berger auftaucht. Ich habe da immer mal den Begriff benutzt, nachgelagerte Bestechung. Man kommt an solche Geschehnisse mit dem normalen Bestechungsparagraphen nicht heran. Es wird brachial ausgenutzt und deswegen finde ich, sollten solche Sachen da auch verboten werden. Man kann es mit einem gewissen Abstand sehen, mit einer Zeitregelung. Das ist das eine. Aber auf der anderen Seite muss man eben nach dem Bundestag, wenn dann eben die Zeit zu Ende ist, auch irgendwo arbeiten gehen. Deswegen denke ich, sollte man das so machen, dass man sich überlegt, was ist ein normaler Job, was ist eine normale Bezahlung. Da sollte man wieder was machen und das finde ich dann noch völlig in Ordnung. Ja, mein Leben hat sich seit 2009 ziemlich verändert durch das Engagement in der Piratenpartei. Und mit dieser Entscheidung zu kandidieren und mit der Entscheidung dann auch die Verantwortung im Bundestag wahrzunehmen, ist die Entscheidung gefallen, dass ich das mit der Politik mache, dass ich das mit der richtigen Politik mache, die ich für richtig halte. Und das heißt, dass ich auch 2017 was weiter Politiker sein werde. Ob ich das dann im Bundestag bin, in der zweiten Mandat in der zweiten Legislaturperiode oder was anderes, das wird sich dann zeigen. Ich weiß manchmal nicht, was ich abends zum Abend esse. Was in 5 Jahren ist, kann ich an der Stelle nicht sagen. Ich muss mal gerade gucken, der Andreas hat gerade irgendwas noch in den Chat geschrieben. Ich glaube, ich habe das für mich konkret genug beantwortet, Andreas. Bin ich dran? Ja, also konkret, der Drehtier-Effekt, hatte ich ja schon in Leipzig drüber gesprochen, das ist eine Sache, die wir als Piraten ja unbedingt bekämpfen wollen. Also ich finde diese 3 Jahre Karenzzeit sehr gut. Das sollten wir als Ex-Politiker dann unbedingt einhalten. Und das Zweite ist, ich halte es auch sozusagen für einen persönlich, für eine gute Sache. Also ich habe sozusagen ein zweites politisches Leben. Ich war schon mal Studierendenvertreter, sehr engagiert und habe mir dadurch meine Ausbildung versaut. Also anders kann ich es nicht sagen. Es hat auch einen gewissen Suchteffekt, wenn man sich sozusagen reinkniet in politische Betätigung. Und ich halte es für einen persönlich, für die eigene Charakterbildung, für die Persönlichkeitsstruktur wirklich gut, wenn man nach so einer politischen Aufgabe mal eine Zeit lang ins Abklingbecken geht und sich sagt, man macht mal was ganz anderes. Irgendwas, was nichts mit den politischen Themen zu tun hatte, die ihn sozusagen Tag und Nacht beschäftigt haben. Also das könnte ich mir gut vorstellen, nach so einer politischen Karriere im Bundestag wirklich sich völlig anderen Aufgaben, ganz anderen Horizonten zu öffnen. Thilo, du hast mir das Wort abgeschnitten, wir waren die umgekehrte Reihenfolge, aber egal, nochmal. Sorry. Ja, also ich bin ja in der glücklichen Situation, dass ich Freiberufler bin und man muss mir den Stuhl warm halten, während ich im Bundestag sitze und mein Job hat eigentlich mit dem, was in Berlin abgeht, nichts weiter groß zu tun, das heißt, da gibt es keine Interessenverflechtungen. Als ich 34-jährig nach Leipzig kam, habe ich gesagt, bei dem damaligen Stress als Notar muss ich nach 5 Jahren aufhören. Und ich habe auch gesagt, ich mache nicht bis zum 70., was ich nach dem Gesetz machen könnte. Mittlerweile ist etwas relativiert. Also ich gehe erstens davon aus, dass ich vielleicht wieder meinen Job zurückkehre. sofern ich die Politikerlaufbahn noch mit einer verlängerten Periode fortgesetzt werden könnte. Aber ich würde niemals irgendwie, da bin ich auch dann zu alt, dann bin ich 60, in der Zeit, wenn das zu Ende geht, dass ich dann irgendwo noch irgendwo in irgendeinem Unternehmen oder sowas anfange, nur weil ich dort Connections kennengelernt hätte. Das ist halt, ich möchte alles für mich ausschließen. Ich bin insofern völlig autark. Okay, jetzt hatte jemand anonym eine Frage im Pad gestellt zu den Bundes-AGs. Könnte derjenige die bitte stellen? Ich glaube, der hat sie nur im Pad gestellt. Okay, dann ist als nächstes der Chris dran. Ne, wir könnten sie ja vielleicht trotzdem beantworten, wenn er zuhört. Okay, die Frage ist, in welcher Bundes-AG arbeitest du mit, wie lange und was habt ihr erreicht? Bin ich wieder dran? Okay. Also in der speziellen Bundes-AG arbeite ich nicht mit. Was mich am meisten interessiert, ist Bauen und Verkehr. Da haben wir aber schon die Caro, die das sehr gut macht. Dort habe ich auch ein paar Themenbeiträge mal eingebracht, genauso zum Thema Außenpolitik. Da interessiert mich weniger die große, ferne Außenpolitik als sozusagen die ganz kleine, die grenzübergreifende. Das würde ich als bundespolitische Themen sehen. Ja. Und was wir da erreicht haben, also ich hoffe doch, dass wir das hinkriegen, mit unseren Nachbarn in Kreis Usti zusammen eine interregionale Konferenz zu machen, uns vorzubereiten auf die Europawahlen 2014, und die haben auch in Usti Kommunalwahlen in der Stadt Usti, wie wir halt im Landkreis. Und ja, also das ist mir ein besonderes Anliegen, diese kleine Internationalität. Also auf Bundesebene in der Piratenpartei arbeite ich in der AG Justizpolitik mit, bin auch Mitglied der Rechtsabteilung und auch AG Recht. Wir haben in der Justizkonferenz uns um die Reform der Justiz jetzt schon mal ansatzweise gekümmert. Da sind einige Denkanstöße von mir ausgegangen. Wir haben ja auch ein paar Anträge zum Bundesparteitag gestellt, die leider nicht dann bisher zum Zuge kamen. Also das ist ein Arbeiten, was weiter voranschreitet, wenn auch recht zähflüssig, und selbstverständlich würde ich im Bundestag auch diese Sache fortsetzen wollen. Ja, meine AG heißt Bundesvorstand. Ja, also da kann ich es auch relativ kurz machen. In der Bundes-AG arbeite ich nicht mit. Ich hatte mal versucht, mich umzusehen wegen der AG Umwelt. Da hatte ich dann noch einen Hartmut mal getroffen. Also ich hatte es erstmal auch geguckt, wie es auf sächsischer Ebene ist. Da bin ich dann aber nicht groß weiter dazu gekommen, mich zu engagieren. Hätte sich angeboten, weil ich ja aktuell im Naturschutz tätig bin. Aber dann bin ich ja eben auch wieder zum Schiedsrichter gewählt worden. Da hatte man erstmal genug zu tun, da wollte ich mich nicht verzetteln. Dort erstmal die Verfahren vernünftig begleiten. Und deswegen ist meine AG des Landesschiedsgerichts in Sachsen. Und da gibt es, wie schon gesagt, ausreichend zu tun. Zurzeit haben wir nicht so viel, aber je nachdem, was ist, dann hat man dann zeitweise doch eben doch wieder sehr viel zu tun. Und jetzt der Chris. Ja, wir hatten ja jetzt in Leipzig doch einige, naja, sag ich mal, interessante Geschichten, Märchen und so weiter. In die Richtung wollte ich jetzt aber eigentlich gar nicht so stark gehen. Und zwar, es ging darum, könnt ihr euch was unter einer piratischen Subkultur vorstellen? Was ist die Identität der Piratenpartei? Kennt ihr den Begriff Digital Native und wie würdet ihr euch selber einsortieren? Ja, ich würde mich auf keinen Fall als Einwohner des Internets bezeichnen. Also wie gesagt, ich bin in die Piratenpartei 2009 eingetreten, angeworben von Mirko de Silva, und habe im Prinzip dann erstmal einen Computer mir besorgt im ANV. Und mir dort erstmal ein Windows aufspielen lassen und dann bin ich aber dann Gott sei Dank zu Linux gewechselt. Lässt sich viel besser damit arbeiten. Ich finde das furchtbar, dass man dort permanent irgendwelche Sanduhren und der Computer von ihm verlangt, man soll irgendwelche Zeug dort aus dem Internet laden. Also bin da sehr zufrieden mit meinem Linux und habe mich da sozusagen die 3 Jahre durchgeknabbert. Ich hoffe, ich habe ein bisschen was von der Netiquette verstanden, die so in der Internet-Community funktioniert. Und ja, aber ich würde mich nicht als Einwohner, mehr als Gast des Internets bezeichnen. Ja, ich schließe mich dem Thilo da an. Ich bin auch kein eingeborenes Internet. Ich habe zwar seit 98 Internet im Gebrauch, habe schwer alles das lernen müssen, was ich heute weiß, und brauche immer noch hin und wieder Hilfe, wenn es um spezielle Dinge geht. Ich betrachte mich nicht als auch Mitglied einer sogenannten Subkultur. Wie ich schon eingangs gesagt habe, ich fühle mich breit aufgestellt und mir geht es nur darum, dass wir die elementaren Probleme unserer Gesellschaft lösen, und das allein lösen wir nicht durch eine Subkultur. Ja, ich greife mir erstmal eine Frage raus, das mit dem Digital Native. Ich wohne im Internet, das heißt, ich bin, glaube ich, einer dieser Leute, die da auch teilweise mit sozialisiert worden sind. Ich habe leider nicht das Glück, dann schon als Kind mit dem Internet aufgewachsen zu sein. Ich musste das erst später lernen, das geht jetzt meinem Sohn dann anders. Das mit dieser Subkultur, die Frage habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung, wie ich sie beantworten soll. Piraten sind eine Partei, die bunt ist, die unkonventionell ist, die visionär ist, und da kann ich mich mit identifizieren und mit damit komme ich klar. Ob das jetzt eine Frage beantwortet, weiß ich leider nicht, aber ich halte es für besser, statt irgendwas zu schwafeln, einfach sagen, ich weiß es oder kann es nicht. Ja, also Digital Native bin ich vielleicht nicht ganz. Ich habe zwar den Schwung mitbekommen, als dann so Anfang der 90er Jahre es losging mit den Personal Computern. Da waren, glaube ich, Ost und West einigermaßen gleich. Wir haben dann auch immer regelmäßig die Rechner auseinandergebaut, die kleinen Mäuseklaviere eingestellt, die Interrupts programmiert. Also das ist noch ganz aus der Anfangszeit. Das hat sich dann Stück für Stück entwickelt, dass man auch die ganze Entwicklung mitbekommen hat. Von daher bin ich vielleicht ein halber Digital Native, aber eben nicht einer, der das alles bis ins Detail und im FF beherrscht. Ich kann trotzdem Computer bedienen, komme, glaube ich, auch damit zurecht. Das ist das eine. Eine piratische Subkultur, da weiß ich nicht ganz genau, was eine Subkultur sein soll. Also ich denke, bei den Piraten, das ist mittlerweile das, was wir veranstalten, zum Kulturgut geworden. Wenn wir mit den orangenen Fahnen auf Demonstrationen laufen oder Bundesparteitage haben oder uns auch mal so nur damit zeigen, ich finde es gut. Ich finde es deshalb gut, weil dort auch ein gewisses Lebensgefühl vermittelt wird. Man könnte vielleicht sagen, die Piraten sind eine Mischung aus Karneval und politischer Willensbildung, aber das ist auch gerade das, was mich mit anspricht. Das macht das Ganze bunt, das macht es gerade auch für junge Leute attraktiv. Man soll sich nicht immer so ernst nehmen und sollte auch bei der Politik Spaß haben. Man sollte aber eben auch am Ende darauf achten, dass was bei rauskommt, und da denke ich, da sind wir schon auf einem ganz guten Wege. Kann ich ganz kurz auf den Commodore noch auf einen Aspekt entgegnen? Okay. Die Sache mit den Fahnen ist nichts Gutes. Die ist ein Symbol dafür, dass sich viele Leute in dieser Partei mit diesem Laden überidentifizieren, dass es ihre Community erleben ist, dass sobald jemand die Partei kritisiert, sie sich persönlich kritisiert fühlen, und diese Überidentifikation mit der Partei ist ein Problem. Wir müssen lernen, dass es ein Leben außerhalb und neben der Partei gibt und dass die Partei nicht alles ist, nicht immer Recht hat, und wenn ich sehe, dass eben so ein orangener Block irgendwie auf die Freiheit- und Angst-Demo läuft und alle im Parteit-T-Shirt und alle mit Fahnen hochgehalten, dann ist das eine Symbolik, die ich persönlich ehrlich gesagt nicht so toll finde. Soll okay. Ich jetzt darauf antworten, oder? Klar, antworte nochmal. Debatte ist gut. Also, da bin ich entgegengesetzter Auffassung. Also, ich finde es gut. Also mir gefällt, ja, hatte ich eben schon gesagt. Es ist natürlich die Gefahr, dass man sich irgendwo überidentifiziert. Die kann bestehen, ja. Bei mir ist einfach so, mir gefällt das, mir gefällt auch eben die Einstellung. Es ist ja niemand gezwungen, sich in Orange zu kleiden und mit Fahnen rumzulaufen. Ich mache das beispielsweise auch nicht. Ich habe dann immer hier und da meinen kleinen Piraten-Button. Und ich denke, das sollte jeder machen, wie er will. Es darf aber niemand enttäuscht sein, wenn vielleicht irgendwelche Dinge in der Partei nicht so funktionieren, dass er da vielleicht ein persönliches Weltbild einstürzen sieht. Da sollte man den genug Abstand haben, aber ansonsten finde ich es nicht verkehrt, wenn man dann sich auch mal ein bisschen nach außen zeigt. Als abschließende Frage ist nochmal der Andreas dran. Ja, danke. Wenn ihr euch auf eins der folgenden Etiketten festlegen müsstet, welches der Etiketten wäre das? Und zwar Idealist, Beschützer, Rationalist oder Künstler? Künstler. Ich bin einerseits ein Idealist, aber die langen, vielen Jahrzehnte, wo ich schon hier zuschaue in der Gesellschaft, haben mich doch mehr zu einem Realisten werden lassen. Entschuldigung, ich bin ja schon dran. Ich bin ein pragmatischer Idealist. Ich habe Visionen und Vorstellungen von einer besseren Gesellschaft, die wir nicht in den nächsten 3, 5, 20 Jahren umsetzen können. Ich habe Vorstellungen, die wir selbst innerparteilich nicht sofort umsetzen können. Deswegen gibt es einen gewissen Pragmatismus, dass man Realitäten anerkennt und sagt, okay, das geht nicht jetzt, das ist nur ein Schritt auf dem Weg zum Ziel. Das heißt, wir sind immer mit 80% zufrieden und wollen nicht immer gleich 120% haben. Insofern habe ich selbst schon Ideale und strebe die an, bin aber auf dem Weg dahin pragmatisch und kann da Kompromisse schließen. Ja, also das bei mir sind immer ein klein bisschen von jedem was. Ich meine, rationales Denken setze ich voraus, habe auch meine Ideale, aber ich denke, dass der Schwerpunkt liegt dann eher bei Beschützer, weil ich einfach möchte, dass jeder da irgendwo in seiner kleinen Nische, in der er geschützt ist, sich verwirklichen kann und wenn da was Gutes entsteht, dann eben noch etwas darüber hinaus wechseln kann. Von der Frisur sehe ich dann vielleicht eher aus wie ein Künstler. Das mag dann so sein. Aber eben der Beschützer, das denke ich, ist mir wichtig. Und das sehe ich dann auch mit den Bürger entscheiden und Bürgerbefragungen, dass dann eben die Leute zu Wort kommen. Und das ist für mich ein Schutz der Interessen der Bürger, dass die auch wahrgenommen werden. Und das ist auch das, weshalb ich Pirat geworden bin, dass das eben da hervorkommt und sich jeder so, wie er möchte, entwickeln kann, solange das nicht die Rechte des anderen beeinträchtigt. Und wenn das nicht passiert, dann denke ich, sollte jeder da genug geschützt sein, dass er da sich verwirklichen kann. Ich danke den Gästen für die Fragen und den Kandidaten für die Antworten. Danke für die Moderation. Ja, vielen Dank.